Brautschau. Es war ein junger Hirt, der wollte gern heiraten und kannte drei Schwestern. Davon war eine so schön wie die andere, dass ihm die Wahl schwer wurde und er sich nicht entschließen konnte, einer davon den Vorzug zu geben. Da fragte er seine Mutter um Rat. Die sprach: »Lad alle drei ein und setz ihnen Käs vor und hab Acht, wie sie ihn anschneiden.« Das tat der Jüngling. Die erste aber verschlang den Käs mit der Rinde. Die zweite schnitt in der Hast die Rinde vom Käs ab, weil sie aber so hastig war, ließ sie noch viel Gutes dran und warf das mit weg. Die dritte schälte ordentlich die Rinde ab. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Hirte erzählte das alles seiner Mutter, da sprach sie: »Nimm die dritte zu deiner Frau.« Das tat er und lebte zufrieden und glücklich mit ihr.